Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer Podcast. Dieses Mal im Angebot The Fall. The Toffer Offer. Zuallererst sollte ich vielleicht klarstellen, worum es sich hier handelt, denn The Fall ist in diesem Fall eine britische Serie. Es gibt auch einen Film, der so heißt, der hat aber nichts hiermit zu tun. Den bespreche ich vielleicht auch irgendwann mal, denn The Fall, dieser Film, ist auch ein sehr interessantes Machwerk. Aber jetzt in diesem Fall geht es um eine britische Serie. In dieser Serie dreht es sich um zwei Figuren ganz konkret. Und zwar einmal um Stella Gibson. Das ist eine, ja, so ganz genau habe ich es gar nicht verstanden. Sie ist auf jeden Fall eine Polizistin, aber sie wird für besondere Fälle dann wohl eingesetzt und auch mal versetzt irgendwohin, wenn es um, ja, brisante Fälle auch geht, die auch sehr medienwirksam sind. Und ja, da übernimmt sie die Leitung für einen Mordfall an einer jungen Frau, die eben aus populären oder aus berühmten Kreisen stammt und soll diesen Fall erstmal eigentlich aufklären. Und die andere Figur, die in dieser Serie eine zentrale Rolle einnimmt, ist der Mörder dieser Frau. Und das ist auch gar kein Spoiler, sondern das ist ab der ersten Szene klar, wer ist. Und das ist das Besondere auch an The Fall, dass wir nicht dieses, oh, who done it, wer ist der Killer, Spiel spielen, sondern es ist von Anfang an klar. Und wir folgen innerhalb dieser Serie immer wieder beiden Figuren. Gillian Anderson spielt eben Stella Gibson. Gillian Anderson kennen die meisten wahrscheinlich aus Akte X als Scully. Und der Killer wird von niemand Geringerem gespielt als Jamie Dornan, der ja in dem großen kulturellen Meisterwerk in der Trilogie von 50 Shades of Grey den Christian Grey gespielt hat. Und ja, das hier ist, glaube ich, ja, ist eigentlich alles vorher gewesen, wenn ich mich jetzt nicht vertue, wann in der erste 50 Shades of Grey rauskam. Diese ganze Serie hat er vorher schon gedreht. Und ja, ich kannte ihn nur aus Shades of Grey und dachte mir, puh, ja, das ist nicht der beste Schauspieler. Hier ist er auf jeden Fall deutlich passender besetzt. Ich finde, der Typ hat ein bisschen was Unheimliches und kann ein bisschen was, ja, Undurchsichtiges und Creepiges eigentlich besser rüberbringen als den Sexy Lover. Und dementsprechend hat man hier deutlich effektiver besetzt als einen, ja, Frauenserienmörder. Sagen wir es, wie es ist. Innerhalb dieser Serie folgen wir eben ihm und auch der auf der anderen Seite Stella Gibson, die versucht, ihn zu erwischen. Das Ganze eben artet natürlich aus, dadurch, dass er nicht nur eine Frau umbringt, sondern immer wieder welche umbringt, gibt es natürlich dann eine Taskforce, die ihn festsetzen soll. Und ja, und so viel mehr braucht man zur Story eigentlich nicht sagen. Es ist dieses Katz-und-Maus-Spiel, das man natürlich in gewisser Weise kennt, aber hier eben ganz angenehm, dass wir das Privatleben sowohl von ihr als auch von ihm näher kennenlernen. Und das, was auch noch eine interessante Dynamik definitiv reinbringt, ist, dass sie zwar auf der Seite des Gesetzes steht und er eindeutig nicht, aber sozial verträglicher witzigerweise er ist. Denn er in seinem normalen Leben ist Familienvater, hat eine Frau, ist, wie sagt man das im Deutschen, Grief Counselor. Also er betreut Leute, die einen persönlichen familiären Verlust erleiden mussten. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie man dazu sagt. Also, aber genau, das macht er also. Er macht auch noch einen sehr ehrenwerten Job. Er ist, arbeitet auch noch ehrenamtlich bei einer Suizid-Hotline und all solche Geschichten. Also ein sehr, sehr guter Typ auf der Oberfläche. Ja, und privat, abends, nachts, was auch immer, zieht er um die Häuser und bringt Frauen um. Auch auf sehr methodische und sehr abgefahrene Art und Weise, muss man sagen. Also er hat definitiv seinen eigenen Stil als Serienkiller. Und auf der anderen Seite ist eben Stella Gibson, diese Agentin, die ihn versucht zu kriegen, die sehr direkt ist und sehr wenig eigentlich versteckt, was ihre direkten Absichten angeht. Natürlich hat auch sie eine private Seite, aber eben zum Beispiel, wenn sie Lust auf Sex hat und einen Typen gut findet, dann wird da auch nicht groß um den heißen Brei rumgeredet. Also sie ist deutlich direkter als er und wird insofern aber auch in ihrem Umfeld als schwieriger wahrgenommen. Also sie passt nicht so ganz rein, sie ist zu direkt für die Polizei, bei der sie jetzt da mit eingesetzt wird und arbeiten muss. Das Ganze spielt, das habe ich gar nicht erwähnt, in Nordirland, wo ja, das schon noch immer heute so ist, dass das alles durch den Katholizismus ja alles ein bisschen strenger ist, ein bisschen biederer, ein bisschen angepasster, ein bisschen vorsichtiger. Und da passt sie natürlich gar nicht rein mit ihrer Art, denn ja, sie geht sehr direkt auf die Leute zu. Und ja, das ist eben diese interessante Dynamik auch, inwiefern sie weniger gesellschaftlich eigentlich Fuß fasst als er, obwohl er der Frauenmörder ist. Also das fand ich auch das, was mich an der Serie gleich interessiert hat. Ich fand auch das Opening gleich stark. Die ersten 3 Minuten in dieser Serie wird gar nicht gesprochen, sondern wir erleben diese beiden Figuren in ihrem, ja, natürlichen Umfeld. Und das war auch eine interessante Art, mal Figuren vorzustellen. Also diese Serie nimmt sich vor allem auch in der ersten Staffel sehr viel Zeit. Ich bespreche jetzt innerhalb dieses Podcasts die ersten beiden Staffeln. Natürlich jetzt erstmal wieder spoilerfrei, damit Leute, die dann Bock darauf haben, das auch gucken können, ohne alles zu wissen. Und es gibt eine dritte Staffel, aber die ist leider auf Deutsch bisher nicht erschienen, nicht verfügbar. Ich habe es eh auf Englisch geguckt, aber habe halt ja die offiziellen Wege eingehalten. Und daher war die dritte Staffel mir noch nicht zugänglich. Ja, wie bin ich eigentlich auf The Fall aufmerksam geworden? Diese Serie ist bereits von 2013, also ist nicht mehr ganz so neu. Und ich wollte sie trotzdem besprechen, weil es ja viel zu besprechen gibt bei dieser Serie für mich. Sie wurde mir von einer Freundin empfohlen. Nochmals danke an dieser Stelle, falls diese Person das hören sollte. Und genau, das eben, ich hatte nichts davon mitbekommen aus irgendeinem Grund. Ich meine, es gibt natürlich sehr viele Serien. Und jedes Jahr werden so und so viele neue gestartet, alte wieder eingestampft. Und es ist eine europäische Serie, also eine britische. Das ist natürlich auch immer vom Marketing dann oft ein bisschen was anderes, dass das überhaupt hier rüber schwappt oder dass man es mitbekommt. Aber sie ist eigentlich prominent besetzt, deswegen wundert es mich auch ein bisschen. Aber ja, ich hatte irgendwo mal Werbung dafür gesehen, aber muss gestehen, es hat mich erstmal gleich abgeschreckt, weil ich halt den 50 Shades of Grey-Typen erkannt habe. Und ja, zugeben muss, ja, in Shades of Grey ist er halt so schlecht, dass ich mir gedacht habe, ja, dem muss ich jetzt nicht sofort nochmal eine Chance geben. Es ist ein ähnlicher Fall mit anderen Sachen gewesen, wie zum Beispiel bei Twilight. Da fand ich auch Kristen Stewart und Robert Pattinson sehr schlecht. Im Nachhinein haben sie beide gute Sachen gemacht, aber das war auch sowas, wo ich erstmal so ein paar Jahre abgewartet habe, bis sie dann tatsächlich auch in interessante Projekte gekommen sind. Und dann hat mich das Projekt genug interessiert, um zu sagen, okay, jetzt schaue ich mir nochmal an, ob die Person, wenn sie richtig besetzt ist, unter einer besseren Regie vielleicht auch tatsächlich was leisten kann. Und auch hier ist es der Fall. Gillian Anderson ist natürlich immer gut. Ich war nie der große Akte X-Gucker, aber Gillian Anderson ist eine gute Schauspielerin. So viel habe auch ich mitbekommen immer. Sie spielt eben hier auch diese etwas kühle, distanzierte Ermittlerin. Und sie ist ein großes Aushängeschild für diese Serie. Ich finde, sie spielt das ganz, ganz großartig. Und auch Jamie Dornan ist als der Killer, Paul Spector genannt, auch gut besetzt eben. Er ist wirklich, man spürt dieses, was er gut rüberbringt, dieses. Ja, diese Aggression oder auch diese Wut oder auch dieses, was auch immer das ist bei ihm, Trauma, das spürt man, dass das unter der Oberfläche sitzt, aber halt nicht rauskommt, dadurch, dass er das halt alles so ein bisschen kaschiert mit seinem, ja, psychologisch angehauchten Job. Und ja, kann das alles so ein bisschen rausfiltern, dadurch, dass er halt dann nachts, das auslebt. Aber man spürt es als Zuschauer natürlich. Und das, finde ich, bringt er gut rüber, diese zweite Ebene, die, ja, wo man wirklich merkt, es ist ganz nah unter der Oberfläche. Da fehlt wahrscheinlich nicht so viel. Und wenn er das Gefühl hat, er kann sich frei entfalten, dann kommt da ganz schön viel raus. Das merkt man von Anfang an. Und ja, was kann man zu dieser Serie sonst noch sagen? Vor allem viel Positives erstmal. Ich bespreche erstmal die erste Staffel, wie gesagt, auch spoilerfrei, und sage euch dann ganz klar, wenn wir über Sachen reden, die sonst die Serie und auch den Verlauf etwas ja, vorwegnehmen würden. Was ich sehr schön fand, war, dass diese Serie die kleinen Details in der Polizeiarbeit klar beleuchtet und zeigt. Und das aber auch nicht groß kommentiert wird, sondern man sieht es halt einfach. Also die Serie nimmt sich vor allem in der ersten Staffel sehr viel Zeit, aber es ist nicht langatmig oder langweilig, sondern es ist, ja, eben, man bekommt diese Methodik mit, die das Ganze hat, auch diese Art von Job. Und ich fand es an der Stelle eben nicht fad. Also bei solchen Sachen wie Tatort, wenn ich dann schon wieder sehe, dass sie in die Gerichtsmedizin gehen und wieder sich erzählen lassen, wie die Leiche jetzt da gestorben ist, das ist meistens so langweilig und auch so 0815-mäßig inszeniert. Es ist hier gar nicht so, weil es wird oft unkommentiert gelassen und wir sehen dann zum Beispiel, wie Spuren irgendwo gesichert werden, eben Reifenabdrücke, wie da so ein Abguss gemacht wird und all diese kleinen Sachen, denen wird Zeit eingeräumt und dadurch ist auch Polizeiarbeit mal ein bisschen runder als nur jemand, der vor einem Brett steht und rote Fäden zusammenzieht und sagt, oh Gott, und es waren die Illuminaten oder sowas. Also es ist einfach ein bisschen realitätsnah dadurch. Auch die ganze Inszenierung dieser Serie ist deutlich näher an der Realität. Es ist nicht wie bei CSI oder ähnlichen Sachen, wo auch schon die Beleuchtung der Räume völlig künstlich und übertrieben ist. Es gibt Serien, da funktioniert das für mich, wie bei Dexter zum Beispiel, weil diese ganze Serie auch einen gewissen Sarkasmus und eine gewisse Ironie die ganze Zeit mit sich trägt. Dadurch funktioniert für mich dieses inszenierte und auch sehr eindeutig sichtbar inszenierte. Aber gerade bei guten und ernsthaften und auch spannenden Krimiserien oder auch Krimis bringt es mich immer total raus, wenn ich schon sehe, wenn ich schon immer diese indirekte blaue Beleuchtung sehe, wenn es dann so bei CSI oder solchen Sachen losgeht. Ich gucke es nicht, aber in Ausschnitten habe ich es gesehen. Wenn sie zur Forensik gehen, dann ist immer alles so ein bisschen spacey, wo ich mir denke, Entschuldigung, warum? Also, das ist halt so platt irgendwie für mich auch. Und das ist hier gar nicht der Fall. Es ist alles sehr nüchtern gehalten, aber nicht hässlich oder so. Es ist nicht willkürlich, sondern hier ist auch alles sehr gut aufeinander abgestimmt, aber es gibt eben einen gewissen Realismus der ganzen Sache und dadurch auch weniger Distanz zu der Erzählung und man fühlt sich deutlich stärker beteiligt an der ganzen Sache. Ja, was sonst noch, ist auf jeden Fall auch, wie ich schon erwähnt habe, eine ruhige Erzählung. Also die Figuren werden auch sehr feinfühlig gezeigt. Also es ist nicht dieses Platte, er ist der Killer und deswegen ist er von vorn bis hinten ein Arschloch und ein Psychopath und man kann überhaupt nichts mit ihm anfangen. Das ist überhaupt nicht der Fall, sondern man gibt ihm definitiv eine Persönlichkeit und man bringt auch schon irgendwie rüber, dass das natürlich eine Geisteskrankheit ist, die so jemand hat. Und er wird deswegen nicht sympathisch, er ist kein netter Mensch oder sowas, aber er bleibt nicht zweidimensional, sondern er hat tatsächlich, ja, ist eine komplexere Person. Und für Gillian Anderson gilt das sowieso als diese, ja, Chefermittlerin, denn sie ist da auch in einer sehr männlich geprägten Welt, in einer sehr, ja, frigiden Welt, kann man auch sagen. Und sie kommen mit ihrer offenen, direkten, ja, und auch sexuellen Art, kommen die Männer da erstmal gar nicht klar. Und eben, fand ich auch interessant, das so zu zeigen. Also, sie ist eindeutig in der Chefposition, aber es wird ihr mehr abverlangt dadurch, komischerweise, als einen Mann vielleicht in der Rolle oder so. Also das zumindest lässt die Serie das ganz klar mitschwingen. Und ich fand aber nicht, dass es in der Form dann gepredigt hat von wegen Gender Politics oder sowas. Habe ich nicht so empfunden, sondern hat eben einfach die Figuren alle ein bisschen dreidimensionaler gemacht. Ja, was bleibt ansonsten noch? Was ich sehr stark fand, auch ohne zu spoilern, vor allem in der ersten Staffel, es gibt mutige Brüche auch in der Erzählung und auch in den Erwartungen, die wir an solche Serien haben. Es gibt auch keine Filler-Momente, vor allem in der ersten Staffel. Also es ist wirklich in jeder Folge passieren krasse Sachen. Ich habe immer wieder zwischendurch der Bekannten, die mir die Serie empfohlen hat, geschrieben, ja, wie krass das jetzt ist, was da jetzt schon wieder passiert ist. Weil in jeder Folge hat man das Gefühl, puh, die Schlinge zieht sich zu, für den Killer, als auch für Opfer, als auch für Polizei. Mega spannend inszeniert und ich habe keinen Moment gehabt, wo ich mir gedacht habe, ja gut, also jetzt ziehen sie es ein bisschen raus. Die erste Staffel hat auch nur 5 Folgen und da ist wirklich jede Folge randvoll mit Inhalt und mit Charakterentwicklung und das ist wirklich von vorn bis hinten sehr, sehr spannend. Auch die Art, wie das Ganze eben inszeniert ist, ist interessant von der Art, wie es geschnitten ist, denn wie ich vorher erwähnt habe, man sieht eben diese ruhigen und methodischen Teile der Polizei auch, aber die sieht man auch im Leben des Killers. Also es gibt immer wieder so Abschnitte in jeder Folge, wo wir dann einen größeren, längeren Abschnitt zum Beispiel von der Polizei haben und was die Polizei gerade macht. Und immer nur so ganz kurze, teilweise nur so 15 Sekunden lange, ja, Sachen werden reingeschnitten, was gerade der Killer so macht in seinem Leben. Und das fand ich irgendwie nett und auch originell, weil das oft so ist in solchen Serien, wo es eben um irgendwelche Psychokiller geht oder so. Wir sehen den Psychokiller immer eigentlich gar nicht. Außer wir sehen irgendwie, wie er den nächsten Mord vorbereitet oder inszeniert oder durchführt. Oder halt dann, klar, wenn es dann irgendwann um die Verfolgungsjagden geht und man versucht, ihn zu erwischen. Und wir bekommen gar nicht so von dem restlichen Leben dieser Person was mit. Und irgendwie muss diese Person ja auch funktionieren. Die wohnt irgendwo, die muss irgendwie ihre Miete bezahlen. Und das ist eben das Nette an The Fall, dass wir das alles erleben dürfen. Und es aber nicht um Effekthascherei-Momente geht, sondern es tatsächlich den Alltag darstellt. Und einem zeigt ja, wie so jemand lebensfähig ist und wie der das hinkriegt oder wie er auch da vielleicht dran scheitert. Also wo man auch merkt, puh, ja, jetzt überschneiden sich seine zwei Leben und jetzt ist es schwierig, das überhaupt noch zu trennen. Also fand ich sehr interessant, das auch dann so zu machen, ihn immer nur so ein bisschen reinzuschneiden. Es ist auch teilweise umgekehrt. Teilweise sehen wir sehr, sehr viel aus seinem Leben und was er gerade so durchzieht und sehen dann immer nur so kleine Segmente, wo die Polizei eben, ja, ihrer Arbeit so nachgeht. Aber es ist eben dann immer unverhältnismäßig gehalten an diesen Abschnitten. Was aber gut funktioniert, weil man trotzdem von beiden ein bisschen was mitbekommt und nicht das Gefühl hat, puh, ja, jetzt habe ich irgendwie 20 Minuten nicht mehr gesehen, was die Polizei macht. Und sobald die dann rankommen, ist natürlich immer gleich die nächste große Spur oder so. Und so ist ja Polizeiarbeit nicht. Und eben, es ist eine lange Strecke dabei, wo einfach nur alles methodisch durchgegangen wird, wo viel, ja, die Spuren gesichert werden müssen und alles muss irgendwie zusammengetragen werden und eine riesige Datenmenge muss verarbeitet werden. Und es ist aber nicht langweilig dadurch. Dadurch, dass sie es in so kleinen Stellen nur reinschneiden, uns aber trotzdem klar machen, es vergeht hier Zeit, es vergeht hier viele Arbeitsstunden vergehen auch für diese Polizei. Und ja, das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr gut auch. Was man überhaupt sagen kann zur ersten Staffel, gibt es überhaupt Kontrapunkte? Nö, würde ich sagen. Ich hätte das auch nicht gedacht vorher, weil ich eben keine Erwartungen hatte. Aber man meistens irgendwo natürlich, also perfekte mediale Produkte gibt es einfach fast gar nicht. Was auch nicht schlimm ist, alles hat irgendwo mal einen kleinen Haken oder es liegt auch nur schon an der persönlichen Präferenz, dass man bestimmte Dinge nicht mag. Ich kann es bei The Fall für mich persönlich bei der ersten Staffel gar nicht sagen. Ich finde es total faszinierend, dass ich die Serie von Anfang bis Ende komplett rund finde, diese erste Staffel. Und damit kann ich nicht mehr sagen zur ersten Staffel und komme jetzt zur zweiten. Und da ich natürlich jetzt schon zur zweiten komme, würde ich hier ganz klar einen Schnitt machen, weil natürlich dadurch, dass ich jetzt davon erzähle, was später irgendwann passiert, kann es natürlich sein, dass ich mich auf Dinge beziehe, die in der ersten schon passieren. Und dann ist natürlich der Unterhaltungsfaktor für jene weg, die nicht so Bock auf Spoiler haben, was ich gut verstehen kann. Und würde jetzt unterm Strich sagen, also vielleicht hat man es gemerkt, die erste Staffel lobe ich sehr und betone aber auch immer, dass es die erste Staffel ist. Die zweite hat dann ganz klar Schwächen für mich bekommen, was ein bisschen, was sehr, sehr schade sogar war, sehr enttäuschend für mich an manchen Stellen, dass es da so abflacht plötzlich. Und trotzdem würde ich diese Serie empfehlen und vor allem die erste Staffel, allein die schon ist es wert, denn das ist wirklich gut gemachtes Fernsehen, das ist ein gutes Schauspiel, es hat trotzdem einen eigenen Spin zu diesen ganzen Thematiken, obwohl man es wirklich kennt. Eben jede Woche gibt es Tatort und alle 3 Wochen, alle 4 Wochen gibt es irgendeinen Thriller oder einen Krimi in Kinos zu sehen. Und trotzdem hat die Serie noch ein bisschen was Eigenes mitgebracht. Allein schon dadurch, dass wir eben viel Zeit auch mit dem Antagonisten verbringen. Und das allein würde ich sagen, ist es wert, sich das mal anzugucken. Man muss damit klarkommen, natürlich, dass auch wenn man die erste Staffel, wenn ihr das sehr mögt, müsst ihr ein bisschen euch daran gewöhnen, dass das mit der zweiten Staffel nicht mehr ganz so rund läuft. Aber darauf gehe ich jetzt gleich mehr ein. Und deswegen würde ich auch sagen, ab jetzt eine Spoilerwarnung für alles, was jetzt noch folgt. Spoiler Warning. Ja, wie ich vorher erwähnt hatte, diese mutigen Brüche und dieser Bruch mit Erwartungen des Zuschauers, die man in der ersten Staffel begeht, das ist in der ersten Staffel für mich immer sehr gut motiviert, oder es wird natürlich auch schon teilweise zum Schock benutzt, aber es wirkt nicht überdramatisiert oder unnach also oder von der, also nachvollziehbar ist es definitiv immer. Gutes Beispiel in der ersten Staffel ist der Tod dieses Cops, mit dem die Stella Gibson einen One-Night-Stand hat. Und ich glaube, noch in derselben Folge stirbt er und wird brutal niedergeschossen. Und ich weiß noch, wie ich dachte, also ich glaube, die Folge endet ja auch relativ zeitnah mit seinem Tod. Und ich dachte mir noch, ja gut, das ist jetzt, ja, wie es in den Serien so ist. Nächste Folge geht halt los, wie sie ihn ins Krankenhaus bringen, Intensivstation und ihn versuchen am Leben zu erhalten. Nö, der nächste Folge geht los und der Typ ist tot. Punkt. Ich meine, wird ja auch 4, 5 Mal in den Rücken getroffen. Aber man ist es halt schon so gewohnt, konditionell bei Serien, bei dieser Art, eben Effekthascherei, aber dann am Ende doch nicht sich trauen, die Konsequenzen zu tragen. Das ist oft was eben bei den Drehbüchern dann schief geht, wo man irgendwie nicht die richtige Balance findet. Und das hat eben The Fall gar nicht gemacht in der ersten Staffel, sondern traut sich da eben wirklich auch heftige Dinge zu tun, sehr konsequent zu sein und eben auch keinerlei Füllmaterial, sondern alles ist relevant und alles führt irgendwo hin. Da ist nichts, was uninteressant im Nachhinein ist, sondern alles hat tatsächlich seine Berechtigung an dieser Stelle. Und ja, mit der zweiten Staffel dreht sich das leider sehr stark. Aber ich will noch kurz mal die positiven Aspekte herausheben. Nach wie vor natürlich die Hauptdarsteller. Gillian Anderson kann sogar noch mehr Reichweite zeigen. Sie darf deutlich emotionaler auch auf Dinge nun eingehen, dadurch, dass es auch immer persönlicher für sie wird, dieser Fall. Und das ist sehr, sehr stark auf jeden Fall. Und natürlich nimmt die zweite Staffel absolut die Vorteile aus der ersten mit und kann davon noch profitieren. Also dadurch, dass man sich in der ersten Staffel viel Zeit genommen hat, die Figuren ruhig und interessant aufzubauen, ohne da irgendwie gleich zu sagen, und das ist die ganze Background-Story und alles ist super dramatisch gewesen, sondern sich den Figuren viel Zeit zum Atmen gegeben hat, viele Szenen auch, in denen sie einfach nur normal interagieren können. Dadurch sind es dreidimensionale Figuren und natürlich verliert sich das nicht völlig. Das schwingt natürlich auf jeden Fall mit und das kriegt man auch immer noch hin, dass diese Figuren dreidimensional bleiben, zumindest die beiden Hauptdarsteller. Genau. Also es gibt selbst schwächere Momente in der zweiten Staffel, die trotzdem dadurch aufgewertet werden, was wir halt vorher mit diesen Figuren erlebt haben. Also wenn dann Paul zum Beispiel am Laptop sitzt und mit dieser Babysitterin Kitty redet und ja, ihr irgendwie so vorpredigt, dass sie doch die dunkle Seite in sich lassen soll, à la Star Wars. Das wirkt erstmal, könnte das platt wirken, weil der Dialog auch nicht besonders originell oder so ist. Aber wir nehmen das natürlich anders wahr, weil wir halt ja begierig sind, auch mehr über ihn zu erfahren und er auch zu einer interessanten Figur in der ersten Staffel geworden ist. Und deswegen nimmt sowas trotzdem was Positives mit, auch wenn jetzt die Stelle selber nicht besonders oder auch der ganze Handlungsverlauf hier für Paul und diese Babysitterin für mich ein ganz schwacher Punkt ist. Aber trotzdem sind diese Dialogszenen lassen mehr mitschwingen und nehmen natürlich positive Aspekte aus der ersten Staffel passiv mindestens schon mit. Aber so viel Positives kann ich leider an der zweiten Staffel nicht lassen. Und ich finde es sehr, sehr schade. habe das jetzt alles relativ am Stück durchgeguckt und es ist ein harter Bruch für mich drin, rein von der Inszenierung her. Also in der ersten Staffel ist alles sehr methodisch, sehr ruhig, viel, viel Zeit lässt man den Figuren, die Entwicklungen, die passieren, wirken natürlich, konsequent auch in sich. Also gerade dadurch, dass ja Paul ja immer rastloser wird und auch unvorsichtiger wird, begeht er ja auch Fehler. Also ich weiß noch, erste Staffel, dieser Mord oder der versuchte Mord, die überlebt ja tatsächlich. Ich weiß leider natürlich den Namen vom Opfer nicht mehr. Ja, das ist eben der Fall, wo er im Haus auf sie schon wartet und sie kommt aber mit ihrem Bruder nach Hause. Und ich habe der Freundin, die mir die Serie empfohlen hat, auch geschrieben, wie heftig ich das fand, weil man eben vorher ihn die ganze Zeit sehr ruhig erlebt und dann plötzlich diese rohe Gewalt, wenn er nicht mehr ja, in seinem Wheelhouse ist, wenn nicht mehr alles unter seiner Kontrolle ist. Kontrolle ist ihm ja ganz, ganz wichtig, darum geht es ihm ja bei seinen ganzen Morden. Und als das wegfällt, diese Brutalität und auch die Brutalität, wie sie gezeigt wird und wie das inszeniert wird, keine dramatische Musik dazu oder so. Eben dadurch, dass es alles auch nicht so stilisiert ist vom Licht her, es wirkt sehr roh und sehr nah, geht es einem. Es ist sehr, sehr heftig, wie er sie durch die Gegend schleudert, wie er diesen Bruder von ihr kaltblütig umbringt. Also wirklich mit einer animalischen Wut und Kraft dahinter. Das hat man auch vorher so unter der Oberfläche gespürt, aber man hat es halt nie gesehen. Und das war noch ein riesengroßer Pluspunkt zur ersten Staffel. Aber es war auch trotzdem in sich konsequent. Also wir merken ja vorher die ganze Zeit schon, dass er Fehler macht oder schon von Anfang an, dass alles nicht immer so optimal gelaufen ist. Und dafür ist es auch für uns logisch, dass das weiter schief geht, weil er immer unvorsichtiger wird, weil er diesen Kick braucht und sich nicht mehr die Zeit nimmt, alles immer vorzubereiten. Oder wenn dann Sachen spontan nicht so laufen, wie er das vorhat, dann hat er nicht die Ruhe, nicht die Geduld und ist eigentlich nicht erwachsen genug, wenn man jetzt von Killern mal spricht, dass er sich dann zurückzieht und methodisch neu anfängt, sondern sein Trieb übernimmt einfach vollkommen die Kontrolle. Und dadurch bleibt aber das alles konsequent, wenn man das vorher etabliert hat. In der zweiten Staffel wird es absurd. Also ich finde es auch richtig schade, dass ich das so sagen muss, weil ich fand die erste wirklich, wirklich gut. Und in der zweiten passieren wirklich mehrere Dinge, die für mich überhaupt keinen Sinn ergeben haben, wo das auch für mich eben nicht etabliert war. Also die erste Staffel endet ja damit, dass er seine frühere College-Liebschaft oder ich weiß gar nicht, wo sie sich kennengelernt haben, diese erste, die ihm damals überlebt hat und die er ja auch nicht umgebracht hat, sondern wo er nur das erste Mal so seinem Trieb gefolgt ist und sie gewürgt hat beim Sex oder danach, glaube ich. Und die Frau überlebt ja und macht dann auch Aussagen bei der Polizei später, weil sie finden. Ja, und dadurch, dass sich die Polizei natürlich dadurch ein bisschen stark bei ihm verplappert hat, was auch so der eine große methodische Fehler von Gillian Andersons Figur bleibt, von Stella Gibson, dass sie eben da zu viel preisgibt oder ihm auch zu offensichtlich klar macht, dass sie Personen aus seiner Vergangenheit gefunden haben. Das geht definitiv auf ihr Konto, wie was mit dieser Frau passiert, denn das hat sie ihm zu sehr unter die Nase gerieben und war da zu emotional an dieser Stelle. Aber ja, diese ganze Entführung ist ja für mich auch erstmal konsequent, dass das tut. Aber es ist schon, wenn dann die zweite Staffel losgeht, für mich nicht nachvollziehbar. Also die Sache mit dem Kind ist noch eine Sache, dass er sich dem Kind irgendwie als Freund der Eltern ausgibt. Klar, das Kind ist erst 6. Trotzdem irgendwie eigenartig, dass das Kind mit 6 Jahren. Ich nehme mir nicht an, dass es öfter passiert, dass wildfremde Menschen nachts einfach im Haus auftauchen. Das Kind scheint das trotzdem überhaupt nicht zu wundern, dadurch, dass er sagt, dass er ein Freund der Familie ist. Aber gut, das habe ich alles im Zweifelsfall akzeptiert. Es ist ein Kind, da kann man für mich immer viel rechtfertigen und ich kann da immer noch ein Auge zudrücken an vielen Stellen. Dass dann der Vater nicht wach wird, obwohl er auf der Couch liegt, ja, er hat Kopfhörer auf. Aber ja, okay, keine Ahnung, wenn er da mit ihr in der Küche sitzt und noch den Brief schreibt. Also es war auch für sie als Figur für mich nicht mehr ganz so nachvollziehbar, weil sie hat ja seine Brutalität selber nicht erlebt. Sie ist sich ja nicht wirklich klar darüber, wozu er fähig ist. Selbst wenn sie denkt, er ist der Frauenmörder, sie hat ja das Ausmaß seiner Gewalt nicht gesehen. Ich fand es nicht nachvollziehbar, dass sie da sitzt und still diesen Brief schreibt, weil er ihr droht, er würde ihren Mann und ihr Kind umbringen. Es hätte ja ein Schrei gereicht. Der Mann liegt ja auf der Couch im Wohnzimmer. Ich habe jetzt den Grundriss dieses Hauses nicht vor mir, aber er wird wahrscheinlich nicht 50 Kilometer weit weg sein. Ist es der Versuch nicht trotzdem wert, anstatt erstmal, also spätestens zu dem Zeitpunkt, wo er sagt, so, wir gehen jetzt, du kommst jetzt mit mir mit, ab dem Zeitpunkt ist ja jede Chance vertan. Oder mit dem Polizeiauto auch, wo sie dann da stehen. Und ich verstehe, dass die Serie darauf hinaus wollte, dass er sie entführt, Aber dann hätte ich es ein bisschen anders gemacht. Das war so eine Stelle, wo ich mich dann gefragt habe, ja, also inwiefern ist die Panik da noch nachvollziehbar von ihr, die Angst um ihre Familie oder was auch immer, in dem Szenario, in dem sie ist, das ist in ihrem eigenen Zuhause, sie weiß, dass ihr Mann da ist, dass er auch nicht weit weg ist oder so, dass das dann so gar nicht, ja, ich weiß auch nicht, also das fand ich nicht logisch aufgeklärt, diese Stelle. Und leider gibt es immer wieder solche in der zweiten Staffel und ich weiß nicht warum. Also man hätte die Serie doch definitiv auch anders schreiben können an der Stelle. Ich habe mich dann wirklich gefragt, hat das kreative Team gewechselt? Ich habe es wirklich, ich war mir fast sicher, dass es so ist. Und habe dann extra nachgeguckt und es ist nicht so. Es ist derselbe Typ, den Namen jetzt leider nicht da, aber der hat die Serie entwickelt. Der führt auch bei der zweiten Staffel, bei allen Folgen, glaube ich, selber Regie, hat das Ganze geschrieben, sich ausgedacht. Das scheint dann dessen Vision zu sein. Keine Ahnung, was das soll. Es gibt ein ähnliches Beispiel für mich, also es gibt selten das Beispiel für mich, wo jemand, der wirklich der Urheber von etwas ist und der es entwickelt hat, dass der seine eigene Idee, sein eigenes Projekt so ein bisschen die Klippe runterfährt. Das ist selten der Fall, aber ein gutes Beispiel habe ich sogar auch aus dem Bereich Krimi und das ist True Detective. Denn hier ist ja Cary Fukunaga hat es ja mitentwickelt gehabt und in der ersten Staffel führt er nämlich nur ab und zu Regie, aber das Ganze ist trotzdem von ihm entwickelt und ich finde die erste Staffel großartig und die zweite ist ja bis auf zwei Folgen auch sehr gut, aber geht dann schon so auf ein bisschen auf Abwege, ist ein bisschen eigenartiger noch. Und da hat er, glaube ich, alle Folgen selber Regie geführt. Und vielleicht ist es manchmal dieser Fall, dass gerade kreative Stimmen brauchen den Austausch. Das wird immer so behauptet. Und bei manchen, ich bin eigentlich jemand, der sagt, nee, das ist nicht zwangsläufig der Fall. Wenn jemand eine Vision hat und die konsequent durchzieht, dann kann das großartig werden. Also es gibt einfach sehr viele Beispiele, wo das funktioniert. Eben die Coen-Brüder, gut, das sind ja auch schon zwei, vielleicht liegt es auch daran, aber auch Wes Anderson, das sind Leute, die wirklich einen ganz eigenen Stil haben und den auch durchziehen. Klar bekommen wir nicht mit, inwiefern da vielleicht dann doch Austausch stattfindet, aber mal rein von dem, was wir in solchen Filmabspannen oder Serienvorspannen sehen, ist halt die Rollenverteilung klar. Wenn da steht, written, created, directed von demselben Typen, dann kann man schon davon ausgehen, dass hier viel, viel Input nur von ihm ist. Und ja, vielleicht hatte der zu viel Handlungsfreiraum oder war sich selber nicht sicher, wo er die zweite Staffel hinführt. Denn ich finde, er greift halt Sachen aus der ersten auf, die halt, das waren halt die uninteressantesten Sachen der ersten Staffel. Und die werden weiter ausgebaut. Und die Sachen, die interessant waren, die lässt er so ein bisschen links liegen. Also, das ist halt das Schlimmste, was man für mich machen konnte, dass man wirklich die falschen Aspekte weiter ausbaut. Und das spiegelt sich halt wieder in diesen Zufällen und diesen absurden Momenten dann. Ist es eben die Entführung der alten Liebschaft? Ist es auch das Verhalten der Babysitterin? Also man etabliert in der ersten Staffel, dass sie ziemlich geil auf Paul ist und unbedingt mit ihm was haben will, ihr erstes Mal, sie ist 15 Jahre alt. Habe ich alles völlig akzeptiert in der ersten Staffel. Es eskaliert ja auch in der ersten Staffel ganz gut mit dieser Haarlocke dann. Für mich ist halt nicht gut gerechtfertigt. Es gibt einen gewissen Punkt, wo dieses Mädchen, und sie ist nicht 4,5, sondern sie ist trotzdem 15. Und irgendwo hört das die Rechtfertigung des horny Teenagers dann doch für mich auf. Also spätestens, wenn ihr im Grunde selber klar ist, dass er ein Killer ist. Also sie findet ja mehr Beweise als die Polizei dafür. Es ist ja eigentlich aus ihrer Sicht vollkommen klar, wer er ist. Sie verblendet das dann, sie verdrängt es. Das kann man alles meinetwegen so sagen. Logisch wird es dadurch trotzdem nicht. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass sie wirklich konkret zu einer Komplizin wird. Also dass es am Ende so ist, dass sie in diesem Verhörzimmer sitzt. Und noch immer sagt, ja, also keine Ahnung, irgendwie sagen mir alle, dass das ein Mörder ist und dass es ganz, ganz übel ist. Aber ich finde den so geil. Nö, also ich bleib dabei. Und warum das so absurd ist, ist ja, weil er ihr den Grund ja dafür gar nicht gibt. Er weist sie ja immer wieder ab, er behandelt sie ja nicht gut. Klar kann man dann sagen, ah, vielleicht tendiert sie halt leicht zu diesem SM-Verhalten und zu diesem, ja, dominiert werden, auch erniedrigt werden. Aber Entschuldigung, da muss ich ja dann als Zuschauer schon mehr Eigenleistung bringen, als ich bei den Drehbuchautoren sehe. Und das ist dann für mich irgendwie ein bisschen schwach. Man gibt mir nicht genug Anhaltspunkte, dass sie sich konsequent so verhalten würde. Aus einer Schwärmerei wird eine völlige Obsession und das ist für mich nicht klar genug etabliert, warum das so ist. Und es gibt mehrmals den Punkt, wo man sagen muss, ja, hier musst du eigentlich die Reißleine ziehen. Also spätestens, wenn er auf dir liegt und dich würgt aus Spaß. Ja, also wenn du dann dich nicht genug abgewiesen fühlst, dann ja, hast du meinetwegen eine psychische Störung, aber die haben sie mir dann aber auch nicht genug erklärt, warum das Kind. Also dann ist sie auch eine Serienmörderin im Herzen irgendwo oder hat eine emotionale komplette Dysfunktion, aber das ist für mich nicht klar genug etabliert. Ja, und der letzte große absurde Zufall oder die Handlungswendung, die es auch noch gibt, ist natürlich, dass er Zutritt zu dem überlebenden Opfer hat. Also das ist nämlich jetzt auch schon ein paar Mal in Krimiserien gemacht worden, dass irgendwelche Kronzeugen nicht genug geschützt werden. Das ist ein Trope, den kann ich nicht mehr sehen und dafür habe ich auch wenig Verständnis mittlerweile. Das ist zu oft gemacht worden. Das funktioniert für mich alles beim ersten Mal und beim zweiten Mal sehe ich das auch noch ein. Oder man muss es sehr gut rechtfertigen, warum es passiert. Also man muss ein komplexes System aus Zufällen etablieren oder aus ungünstigen Umständen, warum dann sowas passiert. Aber dass vor diesem Krankenhauszimmer eine einzige Polizistin steht oder ein einziger Polizist, völlig egal, es ist eh schon ein bisschen fahrlässig, weil man ja weiß, dass er, also sie etablieren ja vorher, dass er über eine hohe körperliche Kraft verfügt, dadurch, wie er seine Taten ausführt, ist er definitiv nicht ein Typ, mit dem man einfach fertig wird. Und also das ist von Anfang an ja schon ein bisschen fahrlässig, aber dann den zu ihr zu lassen, ohne da einen großen Check zu machen, wer er ist oder was auch immer. Also, ja, er hat den richtigen passenden Job natürlich. Das ist natürlich auch was, wo die Serie schon sehr ideal das auch nutzt, was man vorher etabliert hat. Aber gut, man hat es vorher etabliert. Er hat diesen Job. Punkt. Aber ich konnte das nicht mehr glauben an dieser Stelle. Ich konnte nicht mehr glauben, dass das noch ein realistisches Verhalten ist, dass er ernsthaft zu ihr Zutritt erlangt und das, also beim ersten Mal ja, aber dass auch kein ID-Check im Nachhinein stattfindet oder was auch immer. Also, dass sie auch, er gibt sich ja mit seinem offiziellen Namen zu erkennen. Er meldet sich ja als Paul Spector an und dass da nicht irgendwo sowas wie ein Trigger-Warning ist oder ein Google-Alert, hey, hier ist irgendwie der Grief-Counselor Paul Spector bei unserer Überlebenden, während wir den Namen Paul Spector jetzt schon ein paar Mal gehört haben in unseren Ermittlungen. Also das ist auch für mich auf einem Level von Inkompetenz, die ich für nicht etabliert gehalten habe. Also die Polizisten werden für mich auch nicht so grenzdebil inszeniert, dass sie das nicht ja, kombinieren oder auch nicht genug Sicherheitsmaßnahmen etabliert haben. Und das ist eben, das sind halt diese ganzen Sachen, die ich schon sehr störend fand. Das passiert, glaube ich, alles innerhalb von einer oder zwei Folgen. Aber das macht natürlich für mich schon viel kaputt, wo ich mir sage, ihr habt euch so viel Zeit genommen und ihr habt. Der Fokus dieser Serie lag für mich auf dieser Psyche dieser beiden Hauptfiguren und wie die gegeneinander sich auch ausspielen und auch das zumindest versuchen. Und das wird eben nur begrenzt ausgebaut und stattdessen etabliert man alte Handlungsstränge oder auch neue, die ja gelinde gesagt unrealistisch sind oder auch uninteressant. Und das fand ich extrem schade. Also die zweite Staffel hat auch auf einmal Filler. Also das etabliert hängt natürlich damit auch zusammen. Also der Zutritt zu ihr ist natürlich auch so unnötig, wenn er nirgends hinführt. Also das ist dann so ein künstliches Drama, dass sie da im letzten Moment in Anführungszeichen retten müssen im Krankenhaus. Es führt ja alles nirgends hin. Also weder ändert es die Ermittlungen, also sie verhaften ihn ja deswegen auch nicht. Genauso wenig fühlt er sich aber mehr ertappt, obwohl er merkt, dass irgendwas nicht ganz sauber läuft, als er im Krankenhaus ist. Also auch er ergreift keine Maßnahmen deswegen und dementsprechend ist das ein Abschnitt, dieser ganze Teil, der am Ende nicht nötig wäre. Ich könnte ihn rausschneiden und es würde sich nichts an der Figurendynamik ändern. Und das ist natürlich irgendwie dann sehr schade. Natürlich gibt es auch noch andere Filler-Materialien in der zweiten Staffel, was eben, was ich kann es nicht nachvollziehen. Die erste war für mich wirklich so rund, wirklich perfekt, kann man fast sagen. Und in der zweiten weiß ich nicht, ob sie einfach völlig dann, vielleicht haben sie zu sehr dann in Staffeln gedacht. Dann haben sie sich gesagt, nee, die erste war so ein Erfolg, die musste aber, die hatte noch richtig Inhalt. Und jetzt sind wir erfolgreich und jetzt wäre es gut, wenn wir irgendwie das ein bisschen rauszögern, damit wir noch möglichst viele Folgen und Staffeln damit machen können. Vielleicht war das auch der Grund dafür, weil es gibt wirklich viele Filler-Materialien in der zweiten Staffel. Also, ich habe das vorher positiv erwähnt, diese Polizeiarbeit, wie die methodisch auch gezeigt wird und auch unkommentiert und auch die Länge der Szene ist manchmal wichtig. In der zweiten, ja, weiß ich nicht, verliert man dann irgendwie völlig den Fokus, weil dann auf einmal, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt 8, 9 bis 10 Stellen, wo wir immer sehen, wie das Observationsteam, das bereits die Familie von Paul Spector überwacht, wie die ihre Durchsagen machen. Und dann sehen wir immer, ja, also Target leaves the house with a wife and children. Okay, wife and children drive away. Target goes back into the house. Das führt auch nirgends hin. Das ist einfach, und das ist okay, das machst du einmal, das machst du zweimal, um mir zu zeigen, hey, die Polizei hat jetzt eigentlich die Kontrolle. Was ja dann umso interessanter ist, wenn sie die Kontrolle verliert oder so. Aber es sind einfach viel zu viele Stellen. Also dieses Observationsteam, ich weiß nicht, wir sehen das irgendwie wirklich gefühlt 10-mal und davon ist einmal wichtig und 9-mal ist es komplett sinnlos. Und das, ja, keine Ahnung, also das waren so Stellen, das habe ich nicht verstanden, was das soll. Das gibt es auch noch an ein paar anderen Stellen. Also der ganze Subplot natürlich mit der Babysitterin führt für mich nirgends hin. Also am Ende sitzt sie trotzdem im Verhörzimmer. Kann aber auch nichts beisteuern zu der Geschichte. Also auch das, was sie für ihn tut, das Beweise vernichten, das wäre für ihn ja auch möglich gewesen, weil sie hätten ihn ja nicht vorm Hotel gestellt oder so. Sie stellen ihn ja die ganze Zeit nicht, das ist ja auch das Komische. Sie lassen ihn ja die ganze Zeit frei durch die Gegend ziehen und observieren ihn nur, um vielleicht noch mehr Beweise zu finden, das sehe ich alles ein. Aber in dem Hotelzimmer hatten sie ja trotzdem keine Kameras oder was auch immer. Also er hätte ja trotzdem selber dahin gehen können und das alles vernichten können und wäre dann wieder gegangen. Das hätte sie ja nicht weiter gestört, weil sie hätten ihn ja sowieso nicht verhaftet. Das machen sie ja die ganze Zeit nicht. Und ja, also eben fand ich auch wieder unlogisch, wie weit sie die Figur dieser Kitty, dieser Babysitterin ausbauen und es eigentlich nirgends wirklich hinführt. Aber der schlimmste Subplot, der auch für mich überhaupt keine Berechtigung hat in dieser zweiten Staffel, ist mit diesen komischen Belfast-Gangstern, mit diesem Jimmy, dessen Frau er ja in der ersten Staffel da benutzt, um ja seinen Willen zu kriegen, was ich richtig gut fand, weil man eben da so zeigt, ja, sein Privatleben wird jetzt da beeinflusst von der ganzen Sache. Dadurch, dass ihn ja diese komische Belfast-Gang da in der Gegend sieht von seinem nächsten Opfer, muss er ja eine Ausrede finden und muss ja dann gezwungenermaßen zu seinem Patienten dahin fahren, zu dieser Frau, die ihren Sohn verloren hat und ja, kriegt dann Ärger mit dem Mann. Das alles hat für mich zusammengepasst, dass sein persönliches Leben aus den Fugen gerät. Aber diese Belfast-Gangster sind für mich einfach überhaupt nicht klar genug etabliert. Also irgendwie leben die eh schon mal in der Zone, in der Zone oder in einem Gebiet von Belfast. Keine Ahnung, da traut sich die Polizei wohl nicht hin und da ist es auch völlig normal, dass man mit Steinen wirft und was auch immer. Okay, sehe ich alles ein. Aber ab welchem Punkt ist denn das einfach nur noch bescheuert? Also, wenn sie ihn dann da mit ihrem Auto verfolgen und eine Waffe ziehen und dabei sind also im Grunde kurz davor sind, ihn zu erschießen, das war einfach, es tut mir leid, es hat für mich auch nicht da in diese Geschichte gehört. Es hat mich auch nicht interessiert. Es hat mich nicht interessiert, was mit Jimmy, dem Gangster, passiert und ob Jimmy, der Gangster, seine Rache an ihm bekommt. Also dafür war das auch für mich zu wenig motiviert. Es wird eigentlich vorher klar gesagt, dass Jimmy kurz davor ist, wieder im Knast zu sitzen und richtig aufpassen muss, was er tut, weil sonst könnte er ihm ja die ganze Zeit aufs Maul hauen. In der ersten Staffel bedroht er ihn ja mehrmals und macht es ja für mich logischerweise nicht, weil er will ja nicht in den Knast. Sobald er jemandem eine mitgibt, das ist ein kleiner Verstoß, zack, ist er weg, er ist auf Bewährung. Aber in der zweiten Staffel ist es plötzlich egal. Plötzlich ist Jimmy das Ex Machina, das gebraucht wird, um noch ein künstliches weiteres Drama einzuführen, was natürlich ins Ende der Staffel mit reinspielt und für mich leider echt viel zu wenig motiviert ist. Also, dass der völlig ausflippt und völlig durchdreht, dem geben sie wenig Logik. Also, völlig egal, ob man jetzt sagt, ja, aber er ist doch vorher bei seiner Frau und die ist doch dann in ihrer Wut, sagt sie ja noch, ja, ich habe mit dem Paul gefickt auf dem Bett unseres Sohnes. Und das ist ja eindeutig alles völlig emotionalisiert und übertrieben. Klar ist Jimmy ein Idiot und der ist relativ dumm, aber also, dass der dann am Schluss mit einer Waffe loszieht und sich seine komische Fußfessel abmacht und nee, also es tut mir leid, nee, das war für mich völlig an den Haaren herbeigezogen. Und vor allem war es aber halt auch nicht interessant. Also, es hat mich nicht interessiert. Ich wollte wissen, wie entwickelt sich weiter diese Dynamik zwischen ihm und ihr? Also, dadurch, dass sie das ja auch so lange hinauszögern mit seiner Verhaftung, hatte ich halt erwartet, dass da noch mehr Input kommt, dass sie sich vielleicht auch noch mehr austauschen per Telefon. Aber auch das wird ja dann auch relativ wenig gehalten. Und ja, ich fand das alles sehr, sehr schade, dass man da. Es gibt keinen Fortschritt in der Handlung in der zweiten Staffel im Grunde. Es passiert fast nichts. Also, die erste Staffel hat 5 Folgen und in jeder Folge passieren richtig essentielle Dinge. Und die Figuren verändern sich und die Handlung spitzt sich zu. In der zweiten Staffel, wenn man mal wirklich das stehen lässt, was am Schluss auch einen Einfluss auf irgendwelche Sachen hatte, also Aktion und Reaktion, da bleibt in der zweiten Staffel nicht so viel übrig, denn die Sache mit Jimmy verläuft komplett ins Leere im Grunde. Also am Ende ist es einfach nur ein Grund, um mehr Drama reinzubringen, dass der ihn auf ihn schießt. Also weiß nicht, inwiefern dieser Handlungspunkt gerechtfertigt ist. Also wenn er tot wäre, okay. Aber er stirbt ja nicht daran, also er ist ja eindeutig noch nicht tot am Ende dieser zweiten Staffel. Und es gibt eine dritte, also ich meine, können wir uns denken, dass er wahrscheinlich nicht tot ist. Und also eben, wofür ist dann dieser ganze Jimmy-Subplot da? Die Babysitterin, das verläuft auch komplett ins Leere, sie hilft ihnen ja überhaupt nicht. Also wenn sie am Ende irgendwie einknicken würde und dann würde sie weiter belastendes Material liefern, dann würde das ja auch irgendwo hinführen. So führt es einfach nirgends hin. Es wäre dasselbe, als wenn er selber in diesem Raum sitzt und einfach nichts sagt. Also sie liefert ja nichts Neues. Als er anfängt auszupacken, das ist ja völlig seine Entscheidung. Sie können ihn ja nicht mit anderen kriminellen Aussagen von ihr in Verbindung bringen. Sie können ja nicht sagen, ah, die Babysitterin hat uns erzählt, dass du das und das getan hast und eigentlich an dem Tag gar nicht da warst. Sondern die Babysitterin packt ja nicht aus. Das ist ja für dann genau das Gleiche, als wenn er da sitzt und nicht auspackt. Also worauf läuft das hinaus? Er hat ja jederzeit die Kontrolle und entscheidet sich so, jetzt ist mir alles egal, jetzt erzähle ich, dass ich die Leute umgebracht habe, die Frauen, ich gebe das alles zu. Das ist alles völlig unabhängig von dieser Kitty gewesen. Und ja, das ist für mich auch einfach komisch gewesen. Also in der zweiten Staffel passiert wenig. Es wird mir für mich auch nicht klar gemacht, warum sie ihn dann doch verhaften. Also sie verfolgen ihn gefühlt wochenlang oder tagelang, observieren sie ihn und könnten an jeder Stelle zugreifen und ihn einfach mitnehmen. Die Be Beweislast vermehrt sich auch nicht so stark in diesen letzten Tagen der Observation. Und dann irgendwann kommt einfach der Moment, jetzt entscheiden sie, es ist dann auch überhaupt nicht spannend oder kritisch inszeniert, sondern nach diesem ganzen Zwischenfall mit Jimmy, dem Gangster, da entscheiden sie dann, gut, jetzt nehmen wir dich mit. Also vielleicht, weil sie sich denken, wenn wir ihn weiter rumlaufen lassen, erschießt der Jimmy noch, okay. Aber auch das, ja, keine Ahnung, hätte man doch spannender machen können. Also hätte man doch ein bisschen stärker inszenieren können, diese ganze Sache. Sie ist auch nicht diejenige, die ihn verhaftet. Sie geht ihm ja komplett aus dem Weg ab dem Zeitpunkt, wo er ihr Tagebuch gelesen hat, was verständlich ist. Aber eben, gerade dieser Austausch war ja das Spannende auch in dieser Serie. Oder auch dieser Vergleich für uns als Zuschauer zwischen ihrem methodischen und kühlen Wesen und dem Serienkiller, der eigentlich deutlich emotionaler reagiert, obwohl er ein emotionales Defizit hat. Und das verliert man leider in der zweiten Staffel völlig, diesen Dreh- und Angelpunkt, der für mich das Ganze ausgemacht hat. Wenn ich unterm Strich sagen würde, die dritte Staffel, wenn ich Zugriff darauf bekomme, würde ich auf jeden Fall noch anschauen. Es ist, glaube ich, auch dann die letzte für diesen Handlungsstrang. Das Ganze wird zu einem Abschluss kommen dann. Es kann für mich interessant weitergehen. Es kann interessant sein, dass er bereits gefasst ist und trotzdem sich die Auswirkungen, alles, was er ja getan hat, dass sich all das immer noch irgendwo abspielt und dass das alles immer noch eine Relevanz hat, das kann ich mir schon vorstellen. Aber dann muss man auch deutlich wieder in die psychologische Richtung gehen, das deutlich ruhiger wieder gestalten, ohne irgendwelche Effekthascherei-Plots, wie eben eine Babysitterin, die ja zum Psycho wird oder irgendwelche Gangster, die auf der Straße Polizisten abknallen. Das alles ist genau das, was mich nicht gereizt hat, sondern dieser methodische Aspekt, den diese Serie in der ersten Staffel hatte. Und diese erste Staffel ist wirklich, ich will es nochmal betonen, großartig für mich. Wirklich einfach tolles Fernsehen. Es ist fern von diesem amerikanischen Effekthaschereizeug gewesen. Es war sehr ruhig und sehr methodisch und hat eben trotzdem noch einen neuen Blickwinkel auf dieses eigentlich abgenutzte Krimi-Psycho-Killer-Genre geworfen. Und ich hoffe, dass sie sich ein bisschen darauf zurückbesinnen in dieser dritten Staffel. Ich habe sie eben nicht gesehen. Ist, glaube ich, auch schon 2016 rausgekommen. Ist aus irgendeinem Grund nicht auf Netflix. Finde ich auch ein bisschen doof. Aber ja, also ich hoffe, dass sich das darauf zurückbesinnt. Ich würde die dritte Staffel auf jeden Fall noch versuchen, wenn ich darauf Zugriff bekomme. Und unterm Strich würde ich trotzdem sagen, guckt euch die Serie an, denn diese erste Staffel ist wirklich, wirklich gut. Und die zweite profitiert davon noch, macht dann schon einige Dinge falsch, jede Menge sogar. Aber das negiert die erste Staffel nicht. Die erste Staffel bleibt genauso stark, wie sie vorher war. Und dementsprechend, The Fall, ich bin sehr dankbar für diesen Tipp gewesen, nochmal an dieser Stelle. Und ja, wenn ihr jetzt Bock habt auf was Vergleichbares, würde ich natürlich sagen, True Detective ist auch was ganz anders inszeniert ist, schon deutlich Hollywood-mäßiger an sich, aber für Hollywood-Verhältnisse doch sehr spannend und sehr nüchtern, eher so Richtung David Fincher. Also wenn euch The Fall Bock gemacht hat oder ja auch das jetzt gut fandet, dann würde ich sagen, True Detective ist eine sehr gute Idee. Oder auch Die Brücke ist auch eine Krimiserie aus, ich glaube, Schweden und Dänemark. Das ist eine Co-Produktion. Eine Serie, die auch mit späteren Staffeln stark an Fokus verliert und an Spannung. Aber diese ersten zwei Staffeln, ich glaube, es sind die ersten beiden, das ist auch ein größerer Fall, diese ersten zwei Staffeln. Richtig, richtig gut auch. Sehr, sehr spannend und sehr psychologisch und durchtrieben angehaucht. Das ist genau das, was The Fall in der ersten Staffel so gut gemacht hat, in der zweiten nicht mehr so. Aber ja, die dritte, die gebe ich mir noch. Und das wär's dann in aller Ausführlichkeit jetzt vom TorVV Podcast. Bis zum nächsten Mal. The top of the offer.